Deutschlandfunk. Nachtradio. Im Soundcheck geht es heute um die Musik der amerikanischen Band The Flaming Lips. Herzlich willkommen zur zweiten Stunde. Am Mikrofon ist Thomas Heidböhmer. Das war der Titel Yoshimi Battles the Pink Robots aus dem gleichnamigen Album, das wie schon das Vorgängeralbum die Jahresbestenlisten der Musikmagazine dominierte. In diesem Jahr nahmen die Flaming Lips einen John Lennon-Song auf für einen Sampler, dessen Erlös den Menschen in Darfur zugutekommen soll. Ebenfalls in diesem Jahr standen sie übrigens mit der Lennon-Witwe Yoko Ono im Studio und spielten einen Song für ihr neues Album Yes, I'm a Witch ein. Nun jedoch die Flaming Lips mit einer Coverversion des John Lennon-Stücks Just Like Starting Over. Our life together is so precious. Together we have grown. We have grown. Although our love is still special, let's take a chance and fly away somewhere alone. It's been too long since we took the time. No one's to blame. I know time flies so quickly. But when I see you, darling, it's like we both are falling in love again. It'll be just like starting over. Starting over. Every day we used to make it love. Why can't we be making love nice and easy? It's time to spread our wings and fly. Don't let another day go by, my love. It'll be just like starting over. Starting over. Why don't we take off alone? Take a trip somewhere far away. We'll be beating together all alone. Like we used to do in the early days. Our life together is so precious. Together we have grown. We have grown. Although our love is still special, let's take a chance and fly away somewhere alone. Bereits 1995 nahmen die Flaming Lips einen Song von John Lennon für einen Tribute-Sampler auf, Nobody Told Me. Und zu Ehren von John Lennon, der heute am 8. Dezember seinen 27. Todestag hat, singt er diesen Titel jetzt selber. John Lennon mit Nobody Told Me. Nobody place for us in movies. You just gotta lay around. Do you Wunderschön verpackte Melancholie. Ist dir bewusst, dass jeder, den du kennst, eines Tages sterben wird? Do You Realize, eine Single aus dem Jahr 2002. Zeit, um noch einmal zurück zu den Anfängen ihrer langen Bandgeschichte zu gehen. Aus ihrem zweiten Album mit dem schönen Titel Oh My God, The Flaming Lips folgt nun ein sehr langes Stück mit einem langen Namen. 1 Million Billionth of a Millisecond on a Sunday Morning. This could be the sun. Eine Million Billionstel einer Millisekunde an einem Sonntagmorgen fühlen sich also so an. Zumindest für die Flaming Lips. Ein ganz früher Titel aus dem Jahr 1987 war das One Million Billionth of a Millisecond on a Sunday Morning. Zum Thema Weihnachten haben die Flaming Lips auch etwas beizutragen. Und auch nachzutragen. Christmas on Mars heißt ein Projekt, an dem die Flaming Lips neben ihrer Musikerkarriere seit geraumer Zeit arbeiten. Hinter diesem Titel verbirgt sich ein Spielfilm, der auf Low-Budget-Niveau in Eigenregie gedreht wurde. Das heißt, von den Schauspielern über den Kulissenbau bis zum Drehbuch wurde auf professionelle Hilfe verzichtet. Und um den Soundtrack müssen wir uns eh keine Sorgen machen. Allerdings sollte dieser Film bereits im Dezember 2002 präsentiert werden. Nun ist er inzwischen immer noch nicht fertiggestellt und mit diesem Jahr wird's wohl auch nichts mehr werden. Einen anderen Beitrag zum Thema Weihnachten leisteten sie 1995 mit einem Song über den Versuch, am Weihnachtsabend die Tiere im Zoo zu befreien, der aber daran scheitert, dass die Tiere lieber da bleiben wollen. Christmas at the Zoo. I thought I'd free the animals. Im Jahr 2006 erschien ein neues Album der Flaming Lips. At War with the Mystics heißt es und besteht aus Bubblegum-Pop mit extrem verzerrten Gitarren, Country- und Funk-Einflüssen und der üblichen synthetischen Dekoration. Dieses Album bringt auch eine zusätzliche Dimension ins Spiel, die bisher aus dem Universum der Flaming Lips ausgespart war. Politik. Religiöser Fanatismus, der Irakkrieg und die Wiederwahl Bushs bahnen sich ihren Weg durch die Texte. Coyne bezieht darauf klar Stellung gegen den amerikanischen Präsidenten, wobei er im Yeah Yeah Yeah Song, dem Eröffnungstitel dieser LP, gleichzeitig fragt, wie man wohl selber mit so viel Macht umgehen würde. Nach 4 Jahren Pause nun also wieder ein Studioalbum der Flaming Lips, das 11. und das beginnt folgendermaßen. With all your power. call the cops. Ein Song über einen Traum, einen Selbstmordattentäter von seinem Vorhaben abzubringen. Free Radicals, der mit Wayne Coynes Falsettgesang und dem kühlen Minimalfunk ein bisschen wie eine Hommage an den Musiker Prince klingt, womit wir bei Superstars und Superhelden wären. Prince komponierte 1989 den Soundtrack zum ersten Batman-Film der Neuzeit. Die Flaming Lips steuerten 1995 einen Song für den Film Batman Forever bei. 2004 schrieben sie ein Lied für den Superhelden SpongeBob Schwammkopf und in diesem Jahr sind sie auf dem Soundtrack des Films Spider-Man 3 vertreten. The Supreme Being teaches Spider-Man how to be in love. The first round goes, we go to blows. I'm a Spider-Man that nobody knows but the spider. Conceals the truth. The spectrum's raised, your ringside gaze. I've been in love with you for a million days, but the fighter conceals his wounds. I'm in love with you, but I fight the urge. Muhammad Ali makes a third round surge, and the audience can see the truth. His punches land, I can hardly stand. I got the power of a spider, but the heart of a man. But the power is in the truth. Honesty can kill the spider. Muhammad Ali feels the same. The audience can give you power. Here they come. At the seventh round, you make a sound. Muhammad Ali, oh, he knocks me down. You whispered to tell the truth. I say, I'm in love with you at the knockout count. The audience cheers as the champ wins out. But now you know the truth. I hear you call my name. Aus dem bislang letzten Album der Flaming Lips war das der Titel The Will Always Negates Defeat, kurz The Wand. 2 Stunden Soundcheck sind nun leider schon wieder vorbei. Und somit verabschiede ich mich für heute und wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Im Studio war Thomas Heidböhmer.